Hola, hola, willkommen. Es ist kurz nach 8 und nach No Pop, Magazin für Grenzmusik mit Eike Stolzenburg, beginnt hier die Ausgabe Nummer 23 von Mixtape mit Mercedes Herrada. Hier geht es heute wieder um 2 Stunden mit aktuellen Projekten und Songs der spanischen Punk-, Rock- und Metal-Szene. Es haben sich in den letzten 4 Wochen eine große Menge Neuigkeiten gesammelt. Und ein paar erst vor ein paar Tagen in einem Posteingang der Sendung bekommen. Wir werden die Musik der gesamten Iberischen Halbinseln hören. In die nächste, wie ich gesagt habe, circa 2 Stunden bis 22 Uhr. Ab jetzt könnt ihr auf der Facebook-Seite der Sendung Mixtape Mercedes Herrada die Playlist sehen. Von dort habt ihr auch Zugang zu der Facebook-Seite der Bands. Wir starten mit einer Band aus Barcelona. Sie sind Born in Exile. Sie spielten auf der vergangenen Vampire Fest Online Edition 2021. Als Ergebnis haben ein EP mit 4 Live-Stücke präsentiert und davon werden wir Enchantress hören. Born in Exile. Shape of something sure. in Exil live at Vampire Fest mit dem Lied Enchantress. Es geht weiter mit der Heavy Metal Band aus Madrid, Ankara, mit neuen Single Huida Flucht. Oh, Das ist Mixtape in OS Radio. Volver a empezar, so heißt auch der EP von dieser Band von SBM. Wir fahren jetzt erneut nach Madrid. Wir hören Ratones Colorados. Sie haben vor kurzem ein neues Video vorgestellt von Se Acabó, letztes Lied von seinem EP Inopia. Ojos, es más ciego el que no quiera. No mires para otro lado, como una vaca cuando pasa el tren. aguantan ni los gatos. Y tus argucias no, cuanto más lejos mejor. Destrozas almas y te hace gracia, y ya nadie te perdonará. Se jodió la lata de conservas, qué mundo fuera habrá. No comiendo al palo das tus, y una mochila no, prefiero ser un bota. Puedes ser egoísta, a mí el café me gusta solo y largo, aunque esté amargo, sin mentiras, sin azúcar y sin embargo, si me sobra algo de amor iré a gastarlo apostando. La Desbandada aus El Vendrell in Tarragona seit 2013 unterwegs und hier mit Buscando mi Destino, ein Lied, die im Album von 2014 Esta Noche nos haremos viejos zu finden ist. Wir hören gleich zwei Rockbands aus Madrid, die ich sehr gerne hier in Mixtape spiele, mit aktuellen Songs Los Sex und das Lied Mala Influencia, Schlechter Einfluss. Und H. Smith dibujando corazones hier in Mixtape. Nada bien en este jardín, una mala hierba. Hello friends, this is Atis Band and we want to send a message for all the listeners of Mixtape Program. We hope you enjoy our new album Canciones Para Ti. Thank you so much for all your support and see you soon at concert. Bye bye. I heard about you and out your fire. How come you still got his gun in your hand? Victim of love, I see your broken heart. You've got your stories to tell. Victim of love, such an easy part. And you know how to play it so well. Looking for love in between. So tell me your secrets, I'll tell you mine. This ain't no time to be cool. Tell all your girlfriends you've been around the world. Love, original von Eagles aus dem Hotel California Album. Dieses Lied hatten sich das Musikprojekt Magic vom spanischen Gitarristen Manolo Arias und seinen guten alten Freund, der britische Sänger Gilles Keith Ramirez. Wenn ihr so die erste Buchstabe der Namen und Nachnamen zusammentut, dann kommt dieser Name Magic. Ja, einfach nur so. Da sie vor einem Jahr seine Projekte wegen der Pandemie stoppen mussten, kamen auf die Idee, um etwas zu tun, einmal im Monat ein Cover zu machen. 12 Monate, 12 Cover. Unter dem Namen Covers in Isolation. Und das war eine davon. Bis jetzt haben wir jede Sendung immer einen neuen, das immer passend neue vorgestellt. So, wir machen weiter mit Absalom. Die Metalband kommt zurück. Der jetzt Ex-Drummer von Azrael, Maolo, hat dieses Projekt nach 14 Jahren wiederbelebt. Sie präsentieren sich zurück mit dem Single Ascension, Absalom. Yeah. ist Mixtape mit Mercedes Errada im OS Radio 104,8. Gut klingt das aus L'Hospitalet de Llobregat in Barcelona, die Biker Rock Band Wild Road Rollers mit Fire Thunder Bomb. Wir hören jetzt Fuera de mí von Los Restos Humanos aus Zaragoza. descubierto durmiendo con el ceño fruncido y no he podido confesarte cómo me atormentan sueños que el tiempo pase sin poder exprimirlo en las madrugadas. He fingido ser frágil y me has descubierto humana. Piel suave, mirada fría, con miedos infantiles y una nariz terrible. Y te ha parecido sexy. Prefería que me condujeras por algún camino fácil, sin demasiados sobresaltos. Ocupaste el asiento del copiloto para observar hasta dónde era capaz de llegar en silencio. Liebe diese Frauenband, sie sind Bala, B-A-L-A, eine galicische Stoner Rock Grunge Band, bestehend aus Angela Baltar aus A Coruña, im Gitarre und Gesang und Violeta Mosquera im Schlagzeug und Gesang. Noch ein Lied können wir noch hören bis 21 Uhr, dann bekommt ihr aktuelle Informationen von der Redaktion von OS Radio. Und gleich danach geht es weiter, noch eine Stunde bis 22 Uhr mit mehr Bands aus Spanien hier in Mixtape. Jetzt hören wir Hamlet Imaginé. Imaginé que inventé. Imaginé. Hola, ich bin Mercedes Herrada und hier startet die zweite Hälfte von Mixtape mit weiteren Neuigkeiten aus der Punk, Rock und Metal-Szene aus Spanien. Wir fangen an mit Crim. Die Katalanen aus Tarragona feierten 10 Jahre der Band mit Gästen. Sie covern hier in Englisch ein eigenes Lied, hier mit Olga von den Toy Dolls, A Song and a Promise. Hey people, we are Anse from Barcelona and we want to say hello to everyone listening OS Radio. Nach 7 Jahren Pause sind sie zurück, Anse, und seit dem 21. Juni ist das neue Album der Band aus Barcelona in digitaler Form auch zu finden mit Lágrimas Rotas. Y ahora contrato ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. Es un placer conocerte. Quizá tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más se pega. Es un placer conocerte. Quizá tú me traigas pena, pero no puedo perderte. El número uno, la que más se pega. Y no me miras, yo sé que tú me amas. No quería estar atada, pero a ti te casaba. Te bailo, me miras, yo sé que tú me amas. No quería estar atada, pero a ti te casaba. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. El sol estaba ardiendo, había muchos tipos, pero a ti te vi el primero. Camiseta Armani con pantalones negros. Yo solo te bailo a ti. Estaba mirando, estaba temblando. Todo aceleraba, tú me seguías dando. Desde ese momento supimos que iba para largo. Yo solo te bailo a ti. Te bailo, me miras. Yo sé que tú me amas. No quería estar atada, pero a ti te casaste. Que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Ya veo el brillo en tus ojos. Yo solo te bailo a ti. Yo solo. Das ist Mixtape im OS Radio. Thank you. Fiebre von Las Sex Pies und gerade die Band aus Almería mit neuem Album seit ein paar Monaten Stay to Sleep mit The Fog. Weiter geht's mit mehr Neuigkeiten aus der spanischen Szene. Hier ein Mixtape mit Surrealistas, mit What You Say und Pulso mit Vampiro. Viel Spaß! We'll be right back. Das ist Mixtape mit Mercedes Herrada im OS Radio 104,8. Was für eine Power, Rabia Pérez mit Venganza hier in Mixtape. Gestern ganz, ganz neu bekam ich diese Single von Mosh, Treasure Hardcore aus Navarra hier mit katalanischer Unterstützung von Robert von der Band Bellaco. Wir hören No Busques Problemas, suche nicht nach Ärger. Das ist eine Vorschau auf sein nächstes Album Vertigo, das im Sommer erscheinen soll. ¡Al respeto! Das ist Mixtape im OS Radio auf 104,8. Esta tierna humanidad es un juego cruel de un sistema trivial. El horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor, pueblos enteros condenados al hambre, niños obligados a la prostitución. Las guerras continúan devorando inocentes. Tendrás que convivir con la Escape mit Planeta Escoria. Übrigens, Escape, es dauert nicht mehr lange, bis wir etwas Neues hören. Sie arbeiten an 4 neue Songs, die nicht zu einem Album gehören und digital präsentiert werden. Wir machen weiter mit Puncadas Malas Pulgas. Sie haben vor kurzem einen neuen Album präsentiert, Pánico a Vivir. Da machen einige Musiker von anderen Bands mit, wie hier Fernando Madina, der Sänger von Reincidentes. Das Lied heißt Horizonte Criminal. Tocan a muerte. Muerte no es nada. alumbrando el reflejo de lo que será el final. La mentira y el dinero en el palacio real. La verdad es una patera que está a punto de reventar. El tiempo no espera a nadie. Las heridas de una mar alimentan mil orillas. La realidad es la que cicatriza. La muerte pasea el estrecho en rutina. Al llegar al alba, muchas vidas se olvidan. We'll be right back. Großartige Sängerin Barbara Black mit Twister Girl. Wir hören gleich Breathe Again mit Labyrinth hier in Mixtape. Noch ein paar Lieder kommen noch bis, können wir noch hören, bis 22 Uhr. Daniel Files, guitarist and composer of the Spanish melodic rock project called Argy, and I want to send a greeting to all the mixtape listeners. I invite you to listen to the new EP, Dare to Dream. I hope you like it, and thank you very much. Von Archie. Vorhin haben wir Dani von dieser Band gehört, die uns einen Gruß für die Sendung und die Zuhörer geschickt hat. Als ich mich vor circa einer Woche mit ihm unterhalten habe, erzählte er, dass er schon in Osnabrück gespielt hat, in Ostbunker. Das war 2014, hat er gesagt. Ja, genau. Und mit seiner anderen Band Hitten. Wir haben Zeit für noch zwei Lieder bis 22 Uhr. Und ich werde mich jetzt schon verabschieden. Tausend Dank. Vielen, vielen Dank, dass du da bist und die Sendung gehört hast. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. In 4 Wochen, also am 24. Juli, bin ich wieder da mit mehr Bands aus Spanien. Ja, schau mal für mehr Info auf der Facebook-Seite Mixtape Mercedes Herrada. In weniger Tage wird auch der Link der Podcast geteilt. Einen schönen Samstagabend. Wir hören Licantros mit neuen Album, davon Recuerdos und die Veteranen Sova mit Verona. Saludos de Mercedes Herrada, buenas noches und bis zur nächsten Sendung. que arde todas sus mañanas. Él reprime y luego esconde.